Hör zu und sprich nach. Hallo, Grazia. Was machst du da? Ich spiele Flöte. Wow, toll! Ich spiele gerne Flöte und ich singe gern. Ich höre gern Musik. Typisch Mädchen.